Mit der Faschismustheorie, mit der Faschismusthese ist ja nur das Ende der Fahnenstange gewesen. Das ist eben, wenn eben ein Vaterland, wenn eben das Vaterland der Werktätigen, wenn das durchaus im stalinischen Sinne realistisch war, aber dann war das eben von Anfang an eine Sackgasse, muss man sich drüber klar sein. Und dass dieses Proletariat massenhaft nach rechts geht, haben sie natürlich überhaupt keine Erklärung für gehabt. Und haben bis heute auch keine, weil sie überhaupt keine, im Grunde die Klassenanalyse wirklich ökonomistisch platt läuft. Wie viel verdienen die Leute, was haben sie für eine Stellung im Produktionsprozess. Also das heißt, die fliegenbeinzählende Grundlage, die ja nicht falsch ist, ne? Aber darüber sind sie noch nie hinweggekommen. Und das hängt aber auch historisch damit zusammen, dass sie ja im Grunde, der ganze ML ist ja ein Idealismus, ist ja ein umgeschlagener Materialismus, zum Idealismus umgeschlagener Materialismus, der eben die Produktivkräfte fetischisiert und im Grunde glaubt, damit das Ganze raustreiben zu können. Nur die Linke, die Linke, auf die sich berufen, ne? Ich meine, was haben die zustande gebracht? Da muss man sich natürlich auch fragen. Auch vollständiges Versagen. Alle. Also zwischen Kopf und ich spreche jetzt von 20er, 30er. Ich wollte mal die Trotzkisten, da sagst du ML, man muss Trotzki dazunehmen. Ich kenne keine einzigen Trotzkisten auf der ganzen Welt sozusagen, die da viel besser wären als dieser ML-Ismus. Auch naja, wenn sie diese Psychoanalyse ankleben, manche oder irgendwie. Gut, ich will ja auch genau nicht, ich wollte ja nur bezogen auf Volksfront und den ganzen, diese ganzen Fehlentscheidungen. Ja. Jedenfalls ist so, dass natürlich, wie auch das andere Erbe, im Grunde, sagen wir mal, die Kochlinie, die dann in 60er Jahren wiederkommt und im Operaismus bis zu Negri kommt, das ist ja auch alles flachbrüstig, da darf man sich nicht vertun. Sie sind ja auch Pseudo, sind im Grunde, finde ich, ist das ein Bakunismus, der ein versteckter Bakunismus, der aber auch die Frage dann doch irgendwann aufwerfen muss, wie denn die Macht, wie es denn nun mit der Machtfrage steht. Ja, du musst sagen, was du unter Bakuninismus verstehst. Ja, unter Bakuninismus versteht man, wir wollen keine Unterordnung unter zentrale Parteigliederungen, sondern wir sind authentisch und spontan und arbeiten vor Ort und schließen uns spontan zu Massenaktionen zusammen bis hin zum Generalstreik oder was auch immer und dabei eben im Grunde die, sagen wir mal, zu nicht mehr kommen als zu den ganzen besetzten Projekten. Ob es Lippe ist, wenn ihr heute Zahnern zeigt, das ist schon wieder derselbe, das ewige Selbe in der Ukraine und überall sind Hunderte und Tausende Betriebe besetzt. Wenn die Kapitalisten zurückkommen, dann kriegen sie sie wieder. Das umgekehrt, wir brauchen schon lange nicht zu zeigen, dass wir keine Kapitalisten brauchen. Das hat ja David Owen selbst schon in seinen Baumwollspinnereien. Seitdem ist das alles erledigt, seitdem ist auch Kommune erledigt und all dieses, was die Kleinbürger gerne möchten, ich sage immer Kuhstallwärme, eine regressive Form der Gemeinschaft und der Kuhstallwärme in der kleinen Gruppe. Daraus ist aber allerdings bisher auch noch keine, also auch, ich will ja einfach nur sagen, ich würdige das, was hier steht, ne? Und finde das auch als... In Maßen. Nein. Ich möchte nur zum Beispiel, nehmen wir mal den Begriff der Geschichtslosigkeit. Die Klasse hatte noch nie eine Geschichte. Und die Bauern, die 85% aller Haushalte ausmachen, die hatten ihren Mythos, der war aufgehoben in der katholischen Religion oder in irgendwelchem anderen Dreck. Das war ja nicht ihre Geschichte, sondern das war eben ihrer Blut- und Bodenmythologie eben noch zum Teil zwischen zwei Bergen, wurde nur der Kirchturm gesehen, wo alle eben im Grunde auf den Boden geguckt haben und Unkraut gejätet haben, sag ich mal. Wenn die Glocke geläutet hat, sind sie zum der Engel des Herrn, um 12 Uhr sind sie nach Hause gegangen, nachher ging die Maloche weiter und dann waren ein paar Tänze vielleicht mal auf dem Kirmes. So, diese Klasse, die Bourgeoisie, nur die einzige, die herrschende Klasse hat nur ihre Geschichte aufgeschrieben. Und nicht nur das. So, und von daher, der Arbeiterssohn, der heute eine Lehre beginnt, vermag in der Regel keinen lebensgeschichtlichen Begriff von seinem biografischen Arbeitsschicksal zu machen. Konnte das der Handwerker, der auf die Rolle eben setzte und als wandernder Geselle dann irgendwann Meister wurde? Und der meint doch den Bürger, das ist die Trauer um den verlorenen Bürger. Ja, das ist die ganze, das, natürlich, aber das ist doch alles in... Ist auch, hat auch ihr Substrat. Er hat Substrat. Wie ein Handwerker oder Bauern so... Bitte? Das ist ja keine Geschichtslosigkeit. Ja, die historische Klasse sui generis zum ersten Mal, die Bourgeoisie. Die historische, politische Klasse, die überhaupt diese ganze Geschichte ins Rollen bringt.